Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge aus Ibis verrückter Welt. Ja, die dritte Woche ist vorbei. Und muss ehrlich sagen, die dritte Woche war jetzt mit einer der, ja, wo ich ganz viel auf und ab ging. Körperlich ging es sehr schlecht teilweise, emotional ging es teilweise sehr schlecht und ja, daran waren jetzt nicht unbedingt die Therapien schuld, dass es jetzt zu viel war oder irgendwie sowas. Weil die Woche war ja eigentlich sehr entspannt. Also Montag war ja ganz normal wieder Frühstück, habe ich auch wieder alles auf meinem Zimmer eingenommen. Ja, danach hatten wir wieder unsere Post-Covid-Gruppe. Die war diesmal auch sehr emotional. Und am Abend dachte ich dann, okay, weil wir alle so ein bisschen geknickt waren und emotional eben angeschlagen, habe ich mir überlegt, was man tun kann, damit es uns besser geht oder so. Und ich habe ja hier auf meinem Schreibtisch habe ich einen Spruch zu liegen und da kam mir eine Vision. Also da hatte ich dann eine Idee, was ich machen möchte, um meinen Mitpatienten fürs nächste Mal, wenn es einem schlecht geht oder man gerade mal ein Tief hat oder naja, emotional nicht gut drauf ist oder körperlich, dass sie dann irgendwas haben, was sie sich durchlesen können und ja, woran sie sich dann erfreuen und vielleicht halt wieder ein bisschen mehr Kraft bekommen. Und ja, den Spruch kann ich euch ja mal vorlesen. Den habe ich irgendwo auf Instagram habe ich den entdeckt, habe ihn gelesen und fand ihn total, also fühlte mich angesprochen. Und habe mir den deswegen hier auch gleich aufgeschrieben auf den Zettel und auf meinen Schreibtisch gestellt, dass ich ihn jeden Tag lesen kann. Also passt auf. Ich bin stolz auf mich. Ich gebe nicht auf und schenke mir selbst damit jeden Tag ein bisschen Zukunft. Ja, und den habe ich meinen Mädels hier auf die Karte geschrieben. Und ja, in der Hoffnung, dass sie dann halt eben, wenn sie mal wieder einen Tiefpunkt haben oder es ihnen nicht gut geht oder irgendwie so, dass sie sich das durchlesen und dann ja wieder die Kraft bekommen. Oder es ihnen einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja. Und dann war eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Dann war noch Stationsgruppe. Ja, Mittagessen. Und dann am Nachmittag dachte ich, weil ich habe ja hier einen Laptop auf mein Zimmer, um das Konzentrationstraining hier zu machen, mache ich mal was. Und habe dann auch damit angefangen, aber schon die erste Aufgabe hat mich. Das ging gar nicht. Das war visuell nicht tragbar, dass ich dann die abbrechen musste, die Aufgabe. Also eigentlich ist es gar nichts Schlimmes gewesen. Es war einfach nur eine Straße. Und die hat sich bewegt. Und dann kam immer irgendwelche, ich glaube Straßenschilder oder sowas waren das. Fahrzeuge, ja, keine Ahnung. Irgendwas kam dann immer und fuhr dann vorbei. Und das war ja irgendwann so schlimm für mich, dass ich da wirklich abbrechen musste, weil der Körper sofort auf diese Bewegung, dieses Fahren da reagiert hat. Ja, und damit hatte sich das dann auch schon erledigt. Hab dann keine weitere Aufgabe gemacht. Und ja, dann war eigentlich nur noch Abendessen. Ja, Dienstag. Ja, klar wie immer Frühstück. Danach hatte ich eine Infrarotwärme bekommen, so rum. Und eigentlich war alles gut. Aber diesmal war die Wärme, also empfand ich die Wärme, ich war ja schon mehrmals mal der Wärme und das hat mir eigentlich immer gut getan, weil ich liege ja auch kurzärmlich oder am Top, um das mit der Kälte zu regulieren, weil Wärme ja eigentlich nicht gut für mich ist. Aber es ging immer, also hat mir nie geschadet. Aber diesmal hatte ich das Empfinden, dass diese Infrarotwärme heiß war und plötzlich nach 10 Minuten ging es mir auf einmal so schlecht, da ist der Körper hat total reagiert auf die Wärme und dann musste ich halt eben auch ganz schnell, wenn ich dann auf mein Zimmer habe, meine Covid-Bewegungstherapie absagen müssen und bin dann wirklich auf mein Zimmer, habe mich hingelegt und es hat mir Tatsache körperlich das Genick gebrochen. Also ich war an dem Tag zu nichts mehr zu gebrauchen, mir ging es wirklich richtig scheiße. War total erschöpft, Übelkeit, Schwindel, also ja, körperlich war ich wirklich Das ging nicht mehr. Bin dann noch zur Teamvisite. Und da wurde ja auch mal gefragt, wie es einem geht, was die Therapien machen. Ja, und dann hatte ich das erzählt. Und ja, das Tolle ist, also das habe ich erst einen Tag später gesehen, als dann irgendwann die Therapiepläne kamen. Mir war klar, mir war im Vorfeld schon klar, dass ich am Freitag hätte ich noch mal Wärme gehabt, dass ich nicht hingehe. Und die Ärzte haben von sich heraus, und das fand ich total klasse, haben sie mir aber nicht gesagt, also ich habe es wirklich, wie gesagt, dann nur irgendwann auf dem Therapieplan gesehen, haben die mir Tatsache die Wärme rausgenommen, von ganz alleine schon, und haben mir dafür noch mal eine Einzelstunde im Sport gegeben. Und das ist also, das ist echt Wahnsinn, dass die Ärzte da so hinterher sind. Und auch wenn es jetzt die anderen Male gut gegangen ist und dieses eine Mal eben nur schief gelaufen ist, dass sie sich dann trotzdem kümmern und bemühen und machen, dass das rauskommt, ich dem nicht mehr ausgesetzt werde oder halt in so einen Zustand komme, wie ich an dem Tag war. Und dann lieber was bekomme noch, was mir gut tut. Und das fand ich echt klasse. Ja, da war ich wirklich sehr begeistert. Danach hatte ich dann auch noch mal ganz kurz ein Gespräch mit einer Psychologin, die ich schon aus dem letzten Jahr kenne und die auch unsere Gruppe, unsere Post-Covid-Gruppe von Anfang an wieder geleitet hat. Da hatten wir auch noch mal kurz gesprochen. Und ja, dann bin ich eigentlich nur noch zum Essen. Also hab's dann wieder auf meinem Zimmer geholt. War auch froh, dass ich das dann körperlich noch geschafft habe. Und dann am Nachmittag habe ich nichts mehr gemacht. Ich hätte eigentlich noch Entspannungstherapie gehabt. Aber ja, die habe ich ausfallen lassen. Ja, und somit war dann der Tag ziemlich eigentlich im Arsch, muss ich sagen. Ich glaube, hier läuft gerade Gerlinde Jenike an meinem Fenster vorbei. Das ist doch ihr Hund. Das ist ja krass. Gerlinde Jenike läuft hier gerade an meiner Reha mit ihrem Hund spazieren. Cool. Sehr lustig. Das ist ja geil. Krass. Okay, so weiter. Ja, Mittwoch habe ich schon beim Aufstehen gemerkt, dass es ein Betttag wird. Also, da ging es mir morgens dann auch schon wirklich richtig schlecht. Da hat dann noch der Dienstag hat hier nachgewirkt und ja, der Körper hat nach Ruhe geschrien, nach Bett und ja, da war mir eigentlich klar, dass ich auch alles ausfallen lasse. Was mein Glück war, dass am Mittwoch eigentlich hätte ich ein Einzelgespräch gehabt, aber die Therapeutin war krank und dadurch ist das ausgefallen und ja, so lag ich dann wirklich den Mittwoch den ganzen Tag nur im Bett und habe dem Körper eigentlich nur die Ruhe gegeben, die er braucht. Hab mein Essen hochgeholt und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ja, Donnerstag, nee, das war's nicht. Der Mittwoch, der war einer der emotionalsten Tage, der wahrscheinlich mir dann auch noch zusätzlich ganz schön reingebraucht hat, weil ihr könnt euch das nicht vorstellen vielleicht, aber selbst Emotionen wie Lachen ausgiebig, ne, in der Gruppe oder Spaß haben oder dann eben auch halt weinen, sorgt dafür, dass dem Körper sämtliche Energie geraubt wird und er in einen Erschöpfungszustand fällt, der eigentlich wirklich extrem ist. Und ja, bei uns gab es am Mittwoch noch einen Todesfall. Da hatte mich meine Frau dann frühs angerufen und mir davon berichtet. Und damit war der Tag eigentlich ziemlich im Arsch gewesen. Davon abgesehen, dass ich sowieso schon im Arsch war, hat dann diese Traurigkeit und das Weinen eben dazu geführt, dass es noch schlimmer wurde. Und hab dann Donnerstag versucht, an den Therapien trotzdem teilzunehmen. Also ich war morgens zur Post-Covid-Gruppe, obwohl ich mich ziemlich schlapp und alles fühlte. Habe auch von vornherein gesagt, dass ich jetzt hier nur ein stiller Teilhaber bin. Aber dadurch, dass ich eben 2 Tage schon auf meinem Zimmer zurückgezogen war, ohne irgendwelche Kontakte, wollte ich halt eben auch dann unter Kontakte, unter meine Leute wieder gehen, um auch ein bisschen Ablenkung zu bekommen und ja. Und ja, die Post-Covid-Gruppe, die war, also wir hatten eine Vertretungstherapeutin da, die ich auch aus dem letzten Jahr schon kenne. Und ja, man mag es nicht glauben, aber es war die Gruppe, also das Gruppengespräch war der Wahnsinn. Dafür, dass ich eigentlich abwesend in der Ecke saß, nicht anwesend war, hat mein Körper trotzdem irgendetwas, also mein Kopf davon aufgenommen, was mir dann ab Mittag gut getan hat, weil sich dann so ein bisschen der Schmerz ne, und die Trauer, das hat sich dann irgendwie von diesem Gruppengespräch, was wir da hatten, also es ging nicht um dieses Thema, es war ein ganz anderes Thema, aber es war wirklich, ja, das hat dann irgendwie meinem Körper gut getan, dass ich dann irgendwann abschalten konnte und ja, der Schmerz und die Trauer sich dann irgendwie, das hört sich jetzt alles bescheuert an, aber es ist echt der Wahnsinn. Es war dann weg. Also es hatte sich gelegt, ich war auch sehr dankbar dafür, weil wie gesagt, Emotionen tun dem Körper nicht gut. Und ja, also es war ein ganz tolles Gruppengespräch und hat wirklich richtig gut getan. Danach war ich dann auch noch, also nach der Post-Covid-Gruppe hatte ich dann noch Covid-Bewegungstherapie. Da bin ich auch hingegangen, weil wie gesagt, ich brauchte die Ablenkung und wollte unter meinen Leuten sein. War aber auch nur anwesend, nicht da, aber anwesend, habe die Übung trotzdem mitgemacht in meiner körperlichen Abwesenheit. Und danach, ja, warst du schon, da bin ich dann Mittagessen gegangen. Ja, und am Nachmittag hätte ich eigentlich nochmal Qigong gehabt, habe ich mich auch irgendwie drauf gefreut, weil ich ja weiß, Qigong tut mir gut und gibt Kraft und hilft. Aber das musste ich ausfallen lassen, weil der Körper dann angefangen hat zu reagieren und ich dann starke Magenkrämpfe und Durchfall und sowas alles bekommen habe. Und Freitag, wie immer Gewichtskontrolle. Und ja, danach hatte ich Entspannungstherapie. Ja, im Sitzen kannte ich so auch noch nicht. Habe ich dann auch, ja, war total interessant, war da wieder mit Kopfhörern drin. Und habe mich dann also da wirklich nur entspannt und ja, geguckt, was sie macht mit den Händen oder Füßen, was wir danach machen oder so. Ich habe ja von dem Gerede nichts mitbekommen. Ja, danach war dann Stationsgruppe. Dann Mittagessen. Ja, nach dem Mittagessen irgendwann, am Nachmittag ging es dann wieder los, dass ich, dass der Magen ganz schlimm reagiert hatte und ich Durchfall hatte, ganz schlimm und alles. Und ja, damit war der Tag dann auch schon gelaufen. Ich bin dann auch nicht mehr essen gegangen, weil ich nicht wusste, ob der Körper das drin mal hält oder nicht. Hab das dann ja einfach ausfallen lassen und habe mich dann nur noch hingelegt und ja, gehofft, dass es dann irgendwann wieder aufhört. Ja, und Samstag bin ich dann mit mulmigem Gefühl zum Frühstück, weil ich eben nicht wusste. Also die Nacht war ruhig, Gott sei Dank. Der Magen hatte sich beruhigt, aber ich wusste halt nicht, wie er jetzt reagiert, wenn ich jetzt essen gehe und was dann passiert. Aber ja, toi, toi, toi, hat der Magen echt gut aufgenommen wieder. Also hatte danach keine Probleme mehr, hat mich dann auch noch mal kurz weil es mir halbwegs gut ging, habe ich mich dann nochmal an Konzentrationstraining gemacht. Habe da eine Aufgabe gemacht, die auch halbwegs gut ging. Aber zum Schluss, also ich sollte, das war so eine Aufgabe, da sollte man, musstest du rechnen. Du hast Geld ausgegeben, hast einen Zehner bezahlt und solltest dann ausrechnen, was du davon als Rückgeld kriegst. Und es ging eigentlich, wobei ich gemerkt habe, manchmal fehlt es mir da vom Denken her. Also mega viele Denkfehler gehabt, habe es dann aber doch irgendwie hinbekommen. Aber bei der letzten Aufgabe, also schon bei der vorletzten Aufgabe, ging es schon los, wo ich merkte, okay, jetzt macht der Körper wieder zu, jetzt kann er nicht mehr, jetzt fällt alles ab. Und habe dann auch ganz schnell die letzte Aufgabe gemacht, weil wenn ich abgebrochen hätte, wäre alles weg gewesen. Und dann dachte ich, die letzte ziehst du jetzt noch durch und machst es. Und ja, habe ich dann Tatsache gemacht. Und danach habe ich auch sofort den Computer wieder runtergefahren, also den Laptop, und ja, habe mich erstmal hingelegt, weil ich echt, ja, es hat ganz schön reingehauen dann körperlich. Ja. Und dann war Mittagessen, das habe ich auch wieder unten mit meinen Mitpatienten eingenommen, weil am Wochenende ist es ja dann doch etwas ruhiger unten im Speisesaal. Und ja, von daher ging das. Also man merkt es körperlich trotzdem. Ich habe da, also der Körper knabbert dann daran und gibt mir zu spüren, dass es eigentlich zu viel ist. Aber wie gesagt, mir war es dann auch wichtig, mal mit meinen Leuten wieder zu reden und alles, so dass ich mich dann auch am Nachmittag ja mit einer Mitpatientin unten im Foyer getroffen habe. Und dann haben wir da ein bisschen gequatscht. Ich habe nämlich bei der Post-Covid-Gruppe am Donnerstag, als es dann am Nachmittag irgendwie auf mich einprägte, ne, und alles da, kamen mir auf einmal so viele Ideen für neue Podcasts, dass ja, mein Kopf da eigentlich voll am Wirbeln war und ich mich da mit meiner Mitpatientin hingesetzt habe, ihr meine Idee erzählt habe und gefragt, ob sie mir dabei hilft und alles, also würde ich auch noch die anderen Mitpatienten für meine neue Idee fragen, ob sie mich da unterstützen und mir ein paar Fragen beantworten. Ja, aber worum es geht, erzähle ich ein anderes Mal, weil wenn es wie gesagt nicht klappt oder so, was ich schade finden würde, dann ja, verspreche ich hier einen Podcast, den ich dann eventuell nicht machen kann, und nee, das möchte ich nicht, aber also ich freue mich auf meine Vision, die ich da habe, und ja. Ja, und heute war ich auch zum Frühstück wieder unten, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass es nicht geht. Ja, und dann ging es mir dann auch am Vormittag halt eben dementsprechend schlecht wieder. Aber ja, ich werde heute einfach nur auf dem Zimmer machen und wieder ein bisschen ausruhen. Naja, so wie eigentlich immer. Auf jeden Fall, der Körper reagiert in der Zeit hier in der Reha, wie ich ihn erlebe, reagiert er definitiv genauso wie zu Hause. Also da ist jetzt nichts anders oder so fremd für mich oder so. Das sind die Reaktionen, die ich kenne und wo ich dann weiß, wo ich bestimmte Sachen dann einfach nicht mache, damit ich nicht in diese totale Erschöpfung falle und ja, es mir dann halt so schlecht geht. Weil, ja, ich hasse den Zustand, wenn der Körper so extrem schlecht ist. Und mir das halt eben körperlich auch ganz schön. Ja, das war meine dritte Woche. Und ja, jetzt wünsche ich euch allen einfach noch einen schönen vierten Advent und ja, zauberhafte Weihnachten im Kreise eurer Lieben. Ja, seid einfach dankbar für die Zeit, die ihr zusammen habt, auch wenn es die Vorbereitung für die Vorweihnachtszeit immer sehr stressig ist und uns auch manchmal sehr viel abverlangt. Aber dafür nachher dann mit den Lieben zusammen zu sein, das ist schon, ja, das macht das alles wieder gut. Und egal, wie groß oder klein oder ob ihr nur ein Geschenk oder mehrere Geschenke bekommt, freut euch. Ihr seid zusammen. Ihr könnt zusammen sein und nicht jeder hat das Glück. Gerade jetzt auch nach dem, was dann in Magdeburg passiert ist, mit seinen Lieben die Weihnachtsfeiertage zu verbringen. Also genießt die Zeit, die ihr habt, euer Zusammensein und in diesem Sinne, frohe Weihnachten, bleibt gesund und bis bald.